Diskussion. Ich hoffe, E-Book-Reader werden bald gedruckte Bücher verdrängen. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht! Sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Freiheit beim Lesen und das Leseerlebnis. Anschaffungskosten. Verfügbarkeit digitaler Inhalte. Form, Farbe und Schönheit. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür circa 5 Minuten Zeit. Muster. Ich sehe im Bus immer mehr Leute mit E-Book-Readern hantieren. Es ist aber fraglich, ob diese das gute alte Buch ganz verdrängen können. Es ist eher so, dass Menschen ihre Informationen heute aus dem Netz beziehen und daher sowieso ein Smartphone haben. Wer will dann noch extra einen E-Book-Reader? E-Books nehmen zu Hause keinen Platz weg und müssen nicht abgestaubt werden. Viele sind ja allergisch gegen Staub. Dies entspricht nicht meinen Erfahrungen. Die Bücher haben sich unserem neuen Zeitalter angepasst. Sie sind kleiner und handlicher geworden. Ein Buch ist bunt, schön und kann sich von allen anderen Büchern in Farbe und Form unterscheiden. Bücher dekorieren die Wohnung. E-Book-Reader sehen aber langweilig aus. Sie sind eben keine Einrichtungsgegenstände. Nehmen wir mal an, Sie fahren mit der Straßenbahn in die Schule und lesen ein Buch dabei. Ist es Ihnen recht, wenn alle den Buchtitel sehen? Das ist halb so schlimm. Ich kann ja das Buch so halten, dass niemand es sieht. Aber warum sollte ich denn verstecken, was ich lese? Es sind anspruchsvolle Werke. Und ich kann dazu nur Folgendes sagen. Man kann Bücher lesen, wie, wann und wo es einem beliebt, nicht nur vor einer Steckdose sitzend. Denn E-Book-Reader benötigen Strom. Außerdem sind E-Books kaum preiswerter als gedruckte Bücher. E-Book-Reader sind jedoch sehr teuer. Dies zeigt sich zum Beispiel daran, dass sie oft gestohlen oder beschädigt werden. Aber wer klaut schon ein Buch? Und was die Beschädigung betrifft, Bücher können auch aus dem ersten Stock fallen. Versuchen Sie das mal mit Ihrem E-Book-Reader. Wenn man einen Roman auf dem Display liest, spart man Platz in der U-Bahn. Das ist ein wichtiges Argument für die E-Reader, nicht? Ja, gewiss. Aber nicht alle gedruckten Bücher sind auch als E-Book verfügbar. Noch nicht. Für mich ist es aber am wichtigsten, dass mir beim Lesen das Leseerlebnis nicht verloren geht. Und ein richtiges Buch in der Hand zu haben, gehört eben zum Leseerlebnis dazu. Der Geruch des Buches würde mir auch fehlen. Besonders alte Bücher riechen herrlich und die Blätter spiegeln nicht wie das Display. Es ist auch besser für die Augen, besonders wenn man wie ich auch viel liest. Ich glaube also, die Gattung Buch wird noch lange nicht aussterben.